Ich weiß, dass ich nichts weiß. Und das sagt man manchmal im Scherz, vielleicht vor einer Prüfung, um sich mit ein wenig Ironie Mut zu machen. Aber wenn man diesen Satz ernst nimmt und verstehen will, kommt man in Schwierigkeiten. Wie soll man denn wissen, dass man nichts weiß? Außerdem wissen doch alle irgendetwas. Die meisten Menschen meinen sogar, dass sie viel wissen von ihren Mitmenschen, vom Leben, von der Politik, von den Wissenschaften, vom Sport oder von der Kultur. Wie kann man da im Ernst behaupten, ich weiß, dass ich nichts weiß? Dieser Satz des Sokrates scheint ein Paradoxon zu sein. Er ist ein Rätsel, so rätselhaft wie Sokrates selbst. Wer war dieser Philosoph, der vor 2.500 Jahrtausenden die Welt veränderte? Also Sokrates war sicher ein auffälliger Mensch, etwas, was man vielleicht heute ein Original nennen würde. Das griechische Wort, mit dem Platon ihn häufig belegt, heißt Atopos, das heißt der Ortlose, derjenige, den man nicht einordnen kann, der merkwürdige Typ. Er selber bezeichnet sich einmal als eine Bremse, die das etwas träge Pferd des griechischen Gemeinwesens auf Trab bringt. Von anderen wird er als Zitterrochen bezeichnet, als jemand, der einem einen elektrischen Schlag versieht. Also in jedem Fall immer als merkwürdiger und irgendwie irritierender Mensch. Diese erste Einschätzung gibt Gernot Böhme, Professor für Philosophie an der Technischen Hochschule in Darmstadt und Autor des Buches Der Typ Sokrates. Von Sokrates gibt es keine eigenen schriftlichen Zeugnisse. Deshalb ist es unsicher, ob er den Satz „Ich weiß, dass ich nichts weiß“ so wortwörtlich gesagt hat. Zumindest aber kann man davon ausgehen, dass es eine sinngerechte Zusammenfassung mehrerer Aussagen von ihm ist und dass dieser Satz einige seiner Hauptgedanken auf den Punkt bringt. Wer sich Sokrates nähern will, muss auf Texte seiner Zeitgenossen zurückgreifen. Als Hauptquellen werden gemeinhin herangezogen die Komödie Die Wolken des Dichters Aristophanes, die Erinnerungen des Schriftstellers und Historikers Xenophon und vor allem eine Vielzahl an Dialogen, die der Sokrates-Schüler und Philosoph Platon festgehalten hat. In all diesen Texten wird jedoch oft Widersprüchliches über Sokrates erzählt. Daher lässt sich ein klares, eindeutiges Bild seines Lebens und seiner Lehren kaum zeichnen. Gernot Böhme erläutert. Es ist sicherlich schwierig, über den historischen Mann Sokrates viel zu sagen. Es gibt einige feststehende Fakten, beispielsweise, dass sein Prozess stattgefunden hat, wie sein Vater geheißen hat, was seine Mutter vom Beruf war und dergleichen Dinge. Das ist aber ein, möchte ich sagen, relativ dürres Skelett von historischen Fakten, über die man eindeutig verfügt. In der Literatur wird allerdings viel über Sokrates gesagt, und zwar eben bereits unter seinen schreibenden Schülern wird ein Sokrates-Bild entworfen. Die Schwierigkeit daraus nun abzuleiten, wie der Mann Sokrates eigentlich war und was eigentlich seine Lehre war, besteht darin, dass diese schreibenden Schüler bereits und natürlich in der Geschichte nachfolgende Autoren in ihren Aussagen über Sokrates sehr divergieren. Aber vielleicht sind gerade diese Widersprüchlichkeiten kennzeichnend für Sokrates. Schon die Athener beurteilten ihn unterschiedlich, und was sie sagten, benutzte er zur Selbstcharakterisierung. Unergründlich bin ich. Und ich bringe es dahin, dass die Menschen nicht mehr weiter wissen. Die Philosophen vor Sokrates beschäftigten sich mit Dingen, die unabhängig vom Menschen sind, zum Beispiel mit dem Kosmos. Sie werden Vorsokratiker genannt. Zu ihnen zählen Thales, Solon und Pythagoras. Mit Sokrates kam eine entscheidende Wende. Mit ihm veränderten sich die Fragen, mit denen sich die Philosophie beschäftigte. Der römische Konsul Cicero schrieb im 1. Jahrhundert v. Chr.: Sokrates aber hat zuerst die Philosophie vom Himmel heruntergeholt, in den Städten angesiedelt, sie sogar in die Häuser eingeführt und sie gezwungen, nach dem Leben, den Sitten und dem Guten und Bösen zu fragen. Die in den antiken Texten festgehaltenen Informationen über den Philosophen werden ergänzt durch mehrere Statuen und Porträts, die bereits in der Antike angefertigt wurden. Auch hier ein Paradoxon: Obwohl Sokrates mit dem Mantel des Geheimnisses umgeben ist, steht er deutlich vor uns. Die antiken Darstellungen zeigen einen untersetzten Mann mit massigem Schädel, hoher Stirn, breiter Nase, wulstigen Lippen, welligen, mittellangen Haaren und einem Vollbart, der bis auf die Brust reicht. Dieser Sokrates macht einen eher behäbigen, plumpen Eindruck, wirkt wie ein Bauer oder ein Handwerker. Auch später inspirierte er Künstler, zum Beispiel Raphael um 1510 in seinem Fresko »Schule von Athen«. Der amerikanische Philosophieprofessor Richard Rorty schreibt: »Gewöhnlich stellt man sich Sokrates vor als einen hässlichen kleinen Plebejer.« Und doch, Sokrates war einer der klügsten Köpfe seiner Zeit. Das Orakel zu Delphi verkündete sogar, keiner sei so weise wie er. Sokrates wurde im Jahre 469 vor Christus in Athen geboren. Sein Vater, Sophroniskos, war Bildhauer, seine Mutter, Phainarete, Hebamme. Sokrates erlernte das Handwerk seines Vaters und wurde ebenfalls Bildhauer. Ob er dieses Handwerk Zeit seines Lebens ausübte, ist fraglich, denn Sokrates widmete sich in seiner zweiten Lebenshälfte einer Lehrtätigkeit, die ihn berühmt machte und durch die er sich den Ruf eines Weisen erwarb. Auf den öffentlichen Plätzen und Straßen Athens übte er im übertragenen Sinne die Tätigkeit seiner Mutter aus. Er wurde Hebamme für die Jugend und für Erwachsene. Er selbst umschrieb mit diesem Bild sein Tun. Von meiner Hebammenkunst gilt im Übrigen alles, was auch von der ihrigen gilt. Sie unterscheidet sich aber dadurch, dass sie Männern die Geburtshilfe leistet und nicht Frauen. Und dass sie für gebärende Seelensorge trägt. Nicht für Leiber. Drei Söhne hatte Sokrates mit seiner Frau Xantippe. Ihr Name muss noch heute herhalten, gilt es, ein böses, zänkisches Weib zu benennen. Doch wahrscheinlich tut man Xantippe damit Unrecht. Wenn sie hin und wieder mit ihrem Mann schimpfte, so war das durchaus verständlich. Sokrates achtete nicht auf äußere Dinge im Leben. Er vernachlässigte Familie und Haus, lief ärmlich gekleidet und oft barfuß herum. Warum? Herr Sokrates, wir modernen Menschen leben in großem Luxus und umgeben uns gern mit zahlreichen schönen, nützlichen und unnützen Dingen. Was sagen Sie zu all dem, was Sie hier sehen? Wie zahlreich sind doch die Dinge, derer ich nicht bedarf. Sie reden sehr geringschätzig von unserem Luxus. Warum? Wer am wenigsten bedarf, ist den Göttern am nächsten. Ein Mann mit dieser Einstellung machte es einer Hausfrau und Mutter bestimmt nicht leicht. Sokrates stand in dem Ruf eines Nichtstuers, Müßiggängers und Schwätzers. Andererseits war er wegen seiner Tapferkeit berühmt. Diogenes Laertius, der im 3. Jahrhundert nach Christus Lebensbeschreibungen großer griechischer Philosophen verfasste, schreibt über Sokrates: Er machte den Feldzug nach Amphipolis mit, und in der Schlacht bei Delion rettete er dem Xenophon, der vom Pferde gefallen war, durch sein Beispringen das Leben. Auch schritt er beim Rückzug inmitten der wilden Flucht aller Athener ganz gelassen einher, ruhig sich umblickend und zur Abwehr bereit, falls einer an ihn sich heranwagte. Erzählt wird auch, dass er als Soldat große Strapazen gleichmütig ertragen habe. Bei einem Marsch im Winter, als seine Kameraden sich gegen die Kälte dick einwickelten und Schuhe trugen, ging Sokrates daher wie stets, leicht bekleidet und barfuß. Aber auch sonst irritierte er seine Kameraden mit seinem oft sonderlichen Verhalten. Der Feldherr und Politiker Alcibiades berichtet: Es war ihm etwas eingefallen, und er stand nachsinnend darüber von morgens an auf einer Stelle. Und da es ihm nicht voranging, ließ er nicht nach, sondern blieb immer forschend stehen. Nun wurde es Mittag, und die Leute merkten es und erzählten verwundert einer dem anderen, dass Sokrates vom Morgen an über etwas nachsinnend dastände. Endlich, als es Abend war und man gespeist hatte, trugen einige Ionier, denn damals war es Sommer, ihre Schlafdecken hinaus, teils um im Kühlen zu schlafen, teils um auf ihn Acht zu geben, ob er auch die Nacht über da stehen bleiben würde. Und er blieb stehen, bis es Morgen ward und die Sonne aufging. Dann verrichtete er noch sein Gebet an die Sonne und ging fort. Sehr gründlich scheint Sokrates damals nachgedacht zu haben. Und ebenso gründlich scheint er seine Mitmenschen mit diesem Verhalten irritiert zu haben. Beides, die Konzentration im Denken wie auch die Irritation seiner Mitmenschen, ist kennzeichnend für ihn. Die ganze Lebensweise, die Auffassungsweise des Sokrates war sicherlich eine Irritation. Wir müssen uns vorstellen, dass wir in der Zeit des Sokrates in einer Zeit leben, die im Wesentlichen durch demokratische Ansichten und Geflogenheiten bestimmt war, das heißt also durchaus auch durch das Prinzip der Anpassung. Sokrates war demgegenüber störrisch, er hing eher den alten aristokratischen Auffassungen an, gab denen aber eine neue, besondere Wendung, nach der eben sozusagen das menschliche Gutsein, das zu den Besten gehören, eben gerade nicht durch begütert sein, gutes Aussehen und gute Abstammung definiert war, sondern eben durch Kompetenz. Das war sicher schon eine Irritation. Die Irritation, die eben von ihm ausging, war aber eine, die auch sehr stark intellektuell vermittelt war. Das heißt, durch eine grundsätzliche Infragestellung der klassischen griechischen Lebensform. Soweit Sokrates-Spezialist Gernot Böhme. Zurück zu Sokrates' Biografie. Nicht nur als Soldat diente er seiner Stadt. Als Bürger Athens nahm er am politischen Leben teil und übernahm die öffentlichen Ämter, die ihm, wie es damals üblich war, per Rotation oder Los zufielen. So war er eine Zeit lang als Prytane tätig. Die Prytanen, eine Art Ratsherren, bildeten den Magistrat. Weshalb Sokrates aber vor allem anderen gerühmt wurde, weshalb er nie in Vergessenheit geriet und was ihn schließlich quasi unsterblich werden ließ, ist sein Sterben, sein Weg in den Tod. Der Tod ist also bei ihm nur ein Beispiel einer Lebensführung, die durch eine distanzierte, durch innere Selbstbeherrschung bestimmte Haltung geprägt ist und in der das, was im Einzelnen geschieht, nicht so wichtig genommen wird im Verhältnis dazu, wie man dazu steht. Das heißt also, wie man die jeweilige Situation bewältigt. Der Tod, wie er von uns von Platon geschildert worden ist, also die Sterbesituation, ist höchst eindrucksvoll, weil wir hier einen gelassenen und der Situation überlegenen Menschen vor uns sehen. Sokrates war 70 Jahre alt, als man ihn vor Gericht stellte und zum Tode verurteilte. Womöglich sogar im Wortlaut hat Xenophon die Anklage festgehalten, in den Memorabilia, seinen Erinnerungen. Dort heißt es: Sokrates handelt erstens gesetzwidrig, da er nicht an die Götter glaubt, die der Staat anerkennt, sondern andere Gottheiten einführt. Er handelt zweitens gesetzwidrig, da er die Jünglinge verdirbt. Wie sich Sokrates vor dem Gericht, das aus 500 Richtern bestand, verteidigte, hat Platon in seiner berühmten Apologie festgehalten. Diese Verteidigungsrede des Sokrates ist ein wichtiges und womöglich wortgetreues Dokument und darüber hinaus einer der faszinierendsten Texte der europäischen Geistesgeschichte. In seiner Verteidigung widerlegte Sokrates die Vorwürfe der Ankläger, doch das tat er in einer Weise, dass die Richter ihn trotzdem schuldig sprachen. Der Vorwurf der Einführung neuer Götter bezog sich darauf, dass Sokrates des Öfteren von einem Daimonion erzählt hatte, dessen Stimme zu ihm sprach. Mir aber ist dieses von meiner Kindheit an geschehen. Eine Stimme nämlich, welche jedes Mal, wenn sie sich hören lässt, mir von etwas abredet, was ich tun will. Zugeredet aber hat sie mir nie. Übersetzen kann man das Wort Daimonion mit Gottheit oder Dämon. Dämon war für die Griechen nichts Böses, nichts Dämonisches. Im Laufe der Geschichte haben die Sokrates-Interpreten allerlei Deutungen für das Daimonion entwickelt, für diese Stimme, die zu Sokrates sprach. Für die einen war es eine Gehörhalluzination, für die anderen ein Beleg dafür, dass Sokrates ein Heiliger war. Wie sprach denn dieses Daimonion zu ihm? Oft in großen Kleinigkeiten widerstand es mir. Der zweite Anklagepunkt, in dem behauptet wurde, Sokrates verderbe die Jünglinge, hat etwas mit dem berühmten Satz »Ich weiß, dass ich nichts weiß« zu tun, dem Leitsatz dieser Sendung. Auf den tieferen Sinn dieses Satzes baute Sokrates nämlich seine Verteidigung auf. Das Orakel in Delphi hatte verkündet, Sokrates sei der weiseste Mann von allen. War das wirklich so? Sokrates wollte es nicht recht glauben, so beschloss er, das Gegenteil zu beweisen, indem er jemanden fand, der weiser war als er selbst. Er machte sich also auf die Suche und sprach mit Dichtern, mit Handwerkern und mit Staatsmännern. Wir wollen nicht die geballte Faust des Genossen im Klassenkampf. Wir wollen die ausgestreckte Hand des Partners. Das ist unsere Vorstellung einer freien Gesellschaft. Herr Sokrates, heutzutage sind Politiker bestimmt ganz anders als damals bei Ihnen. War der Staatsmann, mit dem Sie sprachen, überhaupt ein weiser Mann? Im Gespräch mit ihm schien mir dieser Mann zwar vielen anderen Menschen und am meisten sich selbst sehr weise vorzukommen. Es zu sein aber nicht. Was taten Sie da? Darauf nun versuchte ich ihm zu zeigen, dass er nur glaube, weise zu sein, es aber nicht sei. Wodurch ich dann ihm selbst verhasst wurde und vielen der Anwesenden. Das ist Ihnen ja wohl später zum Verhängnis geworden. Aber welche Schlüsse zogen Sie aus diesem Gespräch? Indem ich also fortging, gedachte ich bei mir selbst, weiser als dieser Mann bin ich nun freilich. Denn es mag wohl eben keiner von uns beiden etwas Tüchtiges oder Sonderliches wissen. Allein dieser meint etwas zu wissen, obwohl er nicht weiß. Ich aber, wie ich eben nicht weiß, so meine ich es auch nicht. Das klingt ein wenig verwirrend. Worauf läuft Ihre Argumentation denn hinaus? Ich scheine also um dieses Wenige doch weiser zu sein als er. Dass ich, was ich nicht weiß, auch nicht glaube zu wissen. Doch, das leuchtet ein. Und wie ging die Geschichte weiter? Hierauf ging ich dann zu einem anderen, der als noch weiser galt. Und es dünkte mich eben dasselbe. Und ich wurde dadurch auch ihm und vielen anderen verhasst. Ähnlich wie bei diesem Politiker erging es Sokrates bei den Dichtern und Handwerkern. Alle überschätzten ihr eigenes Wissen. Sokrates kam zu dem Schluss, dass das Orakel recht hatte. Er war weiser, weil er sich richtig einzuschätzen wusste. So stellt sich die Frage, was der Kern der Weisheit des Sokrates war. Über dem Eingang zum Apollontempel in Delphi, in dem die Seherin Pythia ihre berühmten Orakel sprach, war der Spruch eingemeißelt: Erkenne dich selbst. Sokrates' Weisheit bestand darin, sich selbst erkannt zu haben. Sokrates hat dieses Selbst aber sehr viel ernster genommen und er hat es in einer Weise aufgefasst, dass durch die Selbsterkenntnis dieses Selbst gewissermaßen überhaupt erst entsteht. Dieses Sich selbst enthält ja eine innere Reflexion, man bezieht sich in der Selbsterkenntnis auf sich selbst. Und das heißt also, indem man überhaupt sich auf Selbsterkenntnis einlässt, wird man ein Mensch, der in sich reflektiert ist. Und darin bildet sich eben überhaupt erst das, was man eben Bewusstheit oder auch Bewusstsein nennen könnte. Als Mittel zur Selbsterkenntnis hatte sich Sokrates des Logos bedient. Heute würde man für Logos vielleicht Vernunft setzen. Zu Sokrates' Zeiten bezeichnete Logos Sprechen und Denken. Mit dem Logos wird etwas sprachlich und gedanklich bestimmt. Der Logos, die Vernunft, diente dem Sokrates also zur Selbsterkenntnis und bestimmte sein Handeln. So sagte er noch kurz vor seinem Tod: Denn nicht jetzt nur, sondern schon immer habe ich ja das an mir, dass ich nichts anderem von mir gehorche, als dem Satz, der sich mir bei der Untersuchung als der beste zeigt. Der strengen Prüfung des Logos unterzog Sokrates all seine Handlungen und Überzeugungen, wie auch die der anderen. Und genau das war in jener Zeit neu, befremdend und hat womöglich den Menschen auch Angst gemacht. Sokrates trat als derjenige auf, der für alles Verhalten eine Rechtfertigung verlangte. Für praktische Maximen, also für Verhaltensregeln, prinzipielle Begründungen verlangte. Das war ein Schnitt, der eine Erschütterung eigentlich in der sozusagen naiven und ungebrochenen Lebensform erzeugte. Man konnte sich eben nicht mehr darauf verlassen, was eben durchschnittlich und eben traditionell für das Gute galt, sondern jetzt war plötzlich von ihm gefordert, dass man das begründen kann und dass man als Individuum in der Lage ist, sein eigenes Verhalten nach Prinzipien auszurichten. Ich glaube eigentlich, dass das die zentrale Irritation war, die von ihm, also gegenüber seinen Zeitgenossen ausging. Die Welt der Griechen im 5. Jahrhundert vor Christus war von einem starken Wandel gekennzeichnet. Nachdem die Vormachtstellung der Perser im kleinasiatischen Raum erfolgreich abgebaut worden war, begann insbesondere für Athen eine Blütezeit. Der Handel florierte, kulturelle Leistungen wurden erbracht, die die Jahrhunderte bis hin zur Gegenwart überdauert haben. Zwischen dem 21. und dem 38. Lebensjahr des Sokrates, also von 448 bis 431 vor Christus, herrschte weitgehend Frieden für die athenische Demokratie. In jenen Jahren erlebte Athen eine kulturelle Blüte. So wurden beispielsweise die großen Tragödien von Sophokles und Euripides uraufgeführt und die Akropolis wurde gebaut. Die Stadt lockte Fremde an und kam insbesondere über den Seehandel mit vielen anderen Kulturen in Kontakt. Ab 431 änderte sich die Lage völlig. Der bis 404 dauernde Peloponnesische Krieg, an dem Sokrates als Soldat in verschiedenen Schlachten teilnahm, war eine Zeit der Wirren. Die zahlreichen Kämpfe zwischen den griechischen Klein- und Stadtstaaten hatten letztlich zur Folge, dass die Hauptgegner Athen und Sparta geschwächt aus diesen Jahren hervorgingen. In seinem letzten Lebensabschnitt erlebte Sokrates den beginnenden politischen Niedergang Athens. Wie werden sich die Athener ob all dieser kulturellen und politischen Veränderungen und Wandlungen wohl damals gefühlt haben? Womöglich spürten sie, dass das, was an dem einen Tag noch Bestand hatte und für richtig gehalten wurde, schon am folgenden falsch sein konnte. Vielleicht mag auch dieses Lebensgefühl Sokrates zu seinem berühmten Ausspruch gebracht haben. Dass ich weiß, dass ich nichts weiß, bedeutet keineswegs, dass Sokrates unwissend gewesen wäre. Aber er reflektiert auf sein Wissen und stellt dabei fest, dass dieses Wissen, was er und seine normalen Gesprächspartner haben, eigentlich eher ein Glauben ist. Man glaubt das und das zu wissen. Aber wenn man genauer nachfragt, ob man Gründe für dieses Wissen hat, ob man das beweisen kann, dann kommt man in Teufelsküche. Und dessen war sich Sokrates bewusst. Wenn nämlich alles Alte, alles Gewohnte ins Rutschen gerät, wenn die herkömmlichen Weisheiten und Rezepte nicht mehr greifen, nicht mehr sicher sind, wie soll dann das eigene Wissen sicher sein? Wie können die Menschen dann wissen, ob ihre Überzeugungen und Werte richtig sind und ob sie diese richtig definieren? Aber die Zeitgenossen von Sokrates gingen mit ihren Überzeugungen nicht viel anders um, als Menschen das heutzutage auch noch gerne tun. Sie waren sich ihrer Sache sicher, allzu sicher. Sokrates gelang es immer wieder, sie zu verunsichern, sie zu irritieren. Viele, die ihm begegneten, wussten nicht recht, woran sie mit ihm waren. Stets verwickelte Sokrates Passanten, die er auf der Straße oder auf dem Marktplatz traf, in Gespräche. Mit einer geschickten Fragetechnik entlockte er ihnen Definitionen von Begriffen, die damals in Athen hochgehalten wurden, wie Tugend, Tapferkeit oder Gerechtigkeit. Die Leute meinten, sie wüssten, was diese Worte bedeuten. Doch was immer sie auch angaben, Sokrates widerlegte sie und zeigte ihnen, dass ihre Definitionen falsch, widersprüchlich oder nur teilweise richtig waren. Erich Kästner schrieb in dem Gedicht »Sokrates zugeeignet«: Es ist schon so. Die Fragen sind es, aus denen das, was bleibt, entsteht. Denkt an die Frage jenes Kindes, was tut der Wind, wenn er nicht weht? Ein Beispiel. Sokrates diskutierte mit dem Feldherrn Laches über die Tapferkeit und fragte den kriegserfahrenen Mann, was Tapferkeit sei. Zuerst meinte Laches, Tapferkeit sei, wenn jemand standhaft die Feinde abwehrt und nicht flieht. Diesen jemand fand Sokrates zwar auch tapfer, aber sein Verhalten könne die Tapferkeit nicht vollständig beschreiben, denn schließlich kämpften die Skythen oft mit einer taktischen Flucht und die Reiter hielten ja auch nicht stand, sondern sprengten hin und her. Sokrates wollte also nicht wissen, wer im Fußvolk tapfer sei oder überhaupt im Krieg, sondern in allen Lebenslagen. Er zielt auf das Allgemeine ab, das den Begriff Tapferkeit und seinen Oberbegriff Tugend in allen Situationen bestimmt. Laches bot noch weitere Definitionen an. Aber durch Sokrates Nachfragen und Prüfen zeigte sich jedes Mal, dass all diese Definitionen Mängel beinhalten. Das Gespräch endete, wie so viele sokratische Dialoge, in einer Aporie, in der Unmöglichkeit, ein philosophisches Problem zu lösen. Trotzdem war das für die Beteiligten kein Grund zu resignieren. Im Gegenteil, sie wollten sich mit Sokrates bald wieder treffen, um den Fragen nach Tapferkeit und Tugend erneut nachzugehen. Schließlich ging es ihnen um die Erziehung junger Männer, und denen sollte tapferes und tugendhaftes Handeln beigebracht werden. Wie aber sollte das geschehen, wenn man unsicher war, was dies sei? Von Ihnen, Herr Sokrates, wird gesagt, Sie hätten die Philosophie vom Himmel auf die Erde geholt. Warum haben Sie sich so stark den Menschen zugewandt? Ich bin eben lernbegierig. Felder und Bäume wollen mich nichts lehren. Wohl aber die Menschen in der Stadt. Aber genau diese Menschen haben Sie zum Tode verurteilt. Und die Natur hat Sie zum Tode verurteilt. Indem Sokrates den Menschen ihre Unwissenheit bewusst machte, regte er ihre Selbsterkenntnis und Selbstprüfung an und verdeutlichte ihnen, dass ihr Wissen oft nur eingebildet ist und unsicher. Dadurch brachte Sokrates viele gegen sich auf. Dennoch hielt er unbeirrt an einer Überzeugung fest, die er in seiner Verteidigungsrede ausgesprochen hat. Das ungeprüfte Leben ist für den Menschen nicht lebenswert. Wenn man den griechischen Satz für »Ich weiß, dass ich nichts weiß« hernimmt, dann sieht man sogar, dass dieses faktische »Ich weiß, dass ich nichts weiß« eine zu kurzgreifende Übersetzung ist. Genauer heißt es, ich bin Mitwisser meiner selbst, als jemandes, der eigentlich nicht über begründetes Wissen verfügt. Also diese Mitwisserschaft zeigt, dass er jemand ist, der sozusagen in beständigem Bewusstsein bei sich selbst ist und sich selbst begleitet. Er ist eben der reflektierte Typ, der Bewusstseinstyp. Soweit nochmals Gernot Böhme. Wie wird heute der Satz »Ich weiß, dass ich nichts weiß« verwendet? Viele Menschen kokettieren mit ihm, denn im Grunde wollen sie damit sagen, dass sie sehr wohl etwas wissen. Doch wenn wir uns wirklich selbst prüften, streng und scharfsinnig wie Sokrates sich und andere, wohin würde uns dieser Satz führen? Vielleicht an die Grenzen unseres Denkens. Vielleicht würden wir merken, wie wenig wir wissen und vor allem, wie wenig wir wissen können.